Und ich habe ein HP Touchpad jetzt. Ja. Du auch? Aber ich habe mit dem Ding habe ich so einen Spaß, allein wegen diesem Task Manager. Den finde ich ja so grandios. Ich weiß nicht, ob man das hier hört, weil das hier so nach hinten zieht. Das finde ich so geil. Was war das? Meines macht das nicht. Das geht hört nur sich nach Angry Birds an. Ja. Das geht nur bei meinem Glas nur in einer Position. Der USB-Teil muss nach links zeigen. Dann machst du hier diesen Taskmanager auf und wenn du da am Fenster geöffnet hast, ziehst du das Fenster nach unten und lässt das nach oben rausflippen. Und dann macht es halt entsprechend... warte mal. Also welches USB-Teil? Ach, cool. Der USB-Anschluss, der muss nach links raus zeigen. Wo hat der... Also USB, ja. Hardware-mäßig. Ja. Ja, das genau. Nach links, gut. Dann machst du irgendein Fenster auf. Ja, bin ich hier drin, ja. Dann machst du den Task-Manager auf, also dass das Fenster in der Mitte angezeigt wird und dann ziehst du das einfach schnell nach unten. Ah ja! Das ist okay. Allein, ich könnte mich jetzt habe ich das schon. So, wieder mal alle Fenster geschlossen. Ich habe das ja jetzt ein paar Tage, das Pad, aber allein deshalb war es mir das schon wert. So geil. Was hast du jetzt gezahlt? 150 Euro oder was? Nee, 100. 100. Deutlich weniger als ich. 99 nehme ich den Fall an, ja. Genau. Schön. Okay. Ja, und wie fühlt sich jetzt deine rechte Multitouch-Hand an? Ist die jetzt quasi ermüdet oder fühlt sie sich genauso fit an wie sonst auch immer? Genauso fit wie auch immer. Die linke Hand macht mir eigentlich mehr Sorgen, weil wenn man die ganze Zeit so ein Pad halten muss, irgendwie nach 5 Minuten macht das schon keinen Spaß mehr. Das Touchpad ist aber auch schwer. Ja, genauso schwer wie ein iPad. Das iPad 2 ist leicht. Ja, das 2er, ja. Ja. Das 1er, das ist schon, ja genau, ist ja eine Kopie vom 1er. Also ja. Noch eine. Ja. Aber ich weiß nicht, ich halte meine Tablets halt immer so, dass ich links und rechts am Rand, wie sagt man, in die Hand Mulde lege und die kleinen Finger abspreize und unten mit denen das Tablet halte, damit es nicht nach unten wegrutscht. Und beim Touchpad ist extrem hässlich, das hat ja die Aussparungen von den Boxen. Ja. Die sind nicht geschliffen. Das zersägt mir halt fast den Finger. Der muss das andersrum drehen, dann macht's auch den lustigen Hui-Sound. Ja, aber dann habe ich das den Home-Button auf der falschen Seite. Boah. Ich bin mir gewöhnt, den rechts zu haben. Mhm. Deshalb. Und dann komme ich die ganze Zeit auf den leiser Knopf, wenn ich so halte. Das stimmt auch wieder, ja. Ja. Ich muss es da an der Scharf. Aber die Kante ist echt scharf. Ist es nur bei meinem oder auch bei deinem? Nee, ist auch bei mir genauso. Das ist ganz heftig. Ja. Finde ich. Also im Baumarkt gibt es ja Schmirgelpapier. Ja, mal schön an den Klavierlack ran. Genau. Aber wenn man so längere Zeit so ein Powerbook hält, der ist deutlich schwerer, würde ich sagen, mit der linken Hand. Boah. Powerbook hältst du auch nicht mit der linken Hand. Nicht? Ich nicht, ne? Nee. Ah, der ist ja auch nicht, der ist ja auch nicht multitouchfähig, ne? Entschuldigung. Ja, aber ich frage mich jetzt mal, dieses HP Touchpad ist ja schön und gut und sie sind ja auch, glaube ich, fleißig momentan dabei, Android zu portieren. Also ich hoffe, dass da was geht. Aber kann es sein, dass das irgendwann mal die Leute eigentlich. Dass das vielleicht so ein Hype ist, also die ganzen Touchpads und iPads und Playbooks und was es da alles gibt, irgendwann mal sagen alle, ich will aber wieder eine echte Tastatur. Meint ihr, das kommt wieder oder ist jetzt wirklich Hardcore-Touch angesagt für die nächsten 10 Jahre? Die nächsten 2-3 Jahre. Meinst du wirklich, dass man den Schraubenzieher jetzt nicht allmählich vergessen kann, weil der Hammer ist doch jetzt draußen? Und das ist der Hammer. Ja, unheimlich. Nee, also ich glaube auf gar keinen Fall. Also diese Touch-Bedienung hat auch seinen Zweck. Ja. Ich auch. Würde sagen, ja, aber gerade wenn man jetzt mal im Bereich ja, Fernsehen oder sonst was schaut, die neuen Fernseher mit Internetanbindung haben alle mittlerweile die Möglichkeit, auch über einen Touchpad gesteuert zu werden. Und ich denke, die Kombination ist durchaus im Haushalt reizvoll. Aber zum Arbeiten möchte ich auf jeden Fall eine Tastatur mit dazu haben, weil wenn man blind mit einem 10-Finger-System schreiben kann, dann ist das echt eine Qual auf so einem Touchpad. Also gibt jetzt so einen Aufsatz mit Silikon. Nee. Fürs iPad, doch, kannst du von unten drüber stülpen und dann sind so Aussparungen da, wo die Tasten sind und dann hast du wieder das Feeling, wo welcher Buchstabe ist. Aua. Der Kreis schließt sich. Apropos, weil du sagst, also Windows 8 ist ja auch dann demnächst dann Multitouch-fähig und hat ja diese komische Metro-Oberfläche. Meint ihr, dass es dann die ersten Klagen in Amerika gibt, wenn dann die ersten Firmen mit Windows 8 ausgestattet werden, weil die Leute sagen, ich brauche eine Tastatur? Dann kauf dir eine. Kannst sie anschließen an die Nicht-iPad-Tablets kannst du ja Tastaturen anschließen. So kann mein VTab, kann das. Vielleicht stirbt es ja mal aus. Meinst du, dass es Klagen gibt, dass dann die Leute sagen, ich brauche jetzt unbedingt einen Bildschirm mit Touch-Oberfläche? Weil die Tastaturen, die haben sie schon. Eben, ja. Weil, also eher umgekehrt. Eben, stimmt. Genau, da ist der Hase begraben, wenn man so schön sagt. Also wenn dann Windows 8 rauskommt, die Leute installieren sich und sagen, ja, ich kann jetzt aber nicht auf meinem Bildschirm da das hin und her schieben. Könnte ja passieren. Also Amerika ist da sehr speziell, was solche Sachen angeht. Vielleicht ist es ja auch einfach nur so, dass normalerweise ist das ja Sinn und Zweck einer neuen Windows-Version, dass du dir einen neuen Rechner kaufst. Und der neue Rechner, das wäre dann wahrscheinlich ein All-in-One mit Touch-Oberfläche. Nicht von HP. Leider. Die HP-Touchpads, also die Tablets, die waren gar nicht so übel. Waren. Ja, wobei ja jetzt wieder ganz interessant ist, dass der Chef von der PC- und Tablet-Sparte, die ja ausgegliedert wird, gesagt hat, wir setzen auf jeden Fall weiterhin auf Tablets. Also auch sie irgendwie WebOS weiterpflegen, genau. Das steht sogar in diesem Store drin von dem Touchpad. Also ein Widerspruch also eigentlich, oder? Irgendwie erinnert mich das alles so an Nokia. Ja, wir machen Migo. Nein, wir machen kein Migo. Ach, wir machen dann lieber Windows Phone 7. Symbian machen wir auch weiter. Ach nee, Symbian ist ein Auslaufmodell. Und irgendwie an das erinnert mich gerade HP, so wie sie es abziehen. Könnte es nicht sein, dass das einen Masterplan hat? Möglichst schnell, möglichst viele Tablets loswerden und nachher doch wieder verkaufen. Genau. Ah, du meinst als Marketing oder so? Ja, ich meine, wie bringst du deine Geräte möglichst schnell unter das Volk innerhalb von ein paar Tagen, ohne dass du die Preise kaputt machst und dass du, eine Installationsbasis hast, mit der du Apple angreifen kannst. Das würde mich jetzt an der Stelle auch interessieren. Wie viel sind da verkauft worden innerhalb von den paar Tagen? Gibt es da irgendwelche Zahlen zu? Also ich habe keine gesehen, aber die Frage ist natürlich, wie viele sie produziert haben. Wenn sie die Lagerbestände, sie lassen jetzt, glaube ich, sogar nachproduzieren, oder? Habe ich gesehen. Eben von dem her könnte schon so ein Schachzug sein. Sprich eben, sie kommen ja nicht gegen das iPad in erster Linie nicht so schnell an. Android ist zu stark auf dem Vormarsch, für das sind sie zu spät und irgendwie müssen sie das da schaffen. Und das wäre eine Möglichkeit, ganz günstig abzugeben und dann doch wieder plötzlich richtig einsteigen mit einem neuen Modell und eine iPad 2-Kopie. Weil das Schöne bei der ganzen Geschichte ist ja, welcher normalsterbliche Mensch kauft sich so ein Gerät, wo schon klar ist, da gibt's keine Unterstützung für, da wird's nie größer Programme geben. Das sind eigentlich nur die Freaks, die auch selber entwickeln können. Und wenn man erstmal die ganzen Freaks, die entwickeln können, mit den Geräten ausgestattet hat, die auch noch dafür gezahlt haben, Und denen gibt man dann eine gute Entwicklungsumgebung. Dann hat man auch jede Menge Applikationen und dann kommen die anderen doch nach. Ups, sorry, das bin ich. Gleich wieder da. Kein Problem. Seltsames Telefon hat er damit ins Kaffee genommen. Wurde weggedrückt. Wurde weggedrückt. Das war ein ganz probliges Nokia N95, was immer noch ganz gut dann seinen Dienst tut. Das okay. N95, ja. Aber wenn jetzt dann wirklich so viele Leute dann die iPad-Kopien haben und verwenden und von HP und so weiter und dann Apple da fleißig die Leute verklagt, also die Firmen, Samsung und Samsung Apple verklagt und so, also irgendwo könnte das auch negative Auswirkungen haben für die Kunden, weil die sagen einfach, mich interessiert eigentlich das Produkt gar nicht mehr, wenn die sich gegenseitig verklagen, warum soll ich das dann kaufen? Oder schürt das Ganze etwas noch mehr den Hype an? Heutzutage nach Paris Hilton schon. Hauptsache in den Medien. Ja, stimmt irgendwo. Also ich würde mal sagen, dass diese ganze Klage dort gegen Samsung ist lediglich, um dort den Markteintritt ein bisschen zu verzögern, weil eine Chance haben sie ja da eigentlich gar nicht. Weil es geht ja nur, also ich habe gesehen, die Gerichtsanschuldigung bezieht sich nicht auf Patente, sondern es bezieht sich rein auf die IP beziehungsweise auf Form und Design. Und das finde ich schon finde ich schon sehr dreist eigentlich. Warum? Ich meine, du kannst dort jeden verklagen, du machst ein Stück Papier, das guckt sich irgendein Gerichtsdiener an, sagt dann, okay, das prüfen wir, dann gibt es eine einstweilige Verfügung, damit hast du den Konkurrenten erstmal aufgehalten und irgendwann kommt das da mal zur Verhandlung, oder? Das kannst du immer wieder geschickt rauszögern. Ja. Mit Einhalten von den ganzen Fristen und dann doch wieder was obendrauf, dann wieder Einhalten von Fristen und wieder was obendrauf. Das ist das System, das korrupt ist oder komisch ist. Aber wenn man sich jetzt mal überlegt, welcher Schaden da auch Samsung bei entsteht, das ist schon ganz schön enorm. Ich weiß jetzt nicht, wann die nächste Verhandlung sein soll. Wird das noch was in diesem Jahr? Eigentlich schon. Also sie haben geschrieben, dass es angeblich ihr Weihnachtsgeschäft auf jeden Fall verhageln wird, dass es innerhalb der nächsten 2 bis 3 Monaten passieren wird und dann können sie sich das wahrscheinlich irgendwo in die Backe schmieren. Ja, und da muss man ganz ehrlich sagen, wenn das Weihnachtsgeschäft flöten geht, dann ist eigentlich das Pad oder das Galaxy Tab jetzt schon gestorben, weil im nächsten Jahr, denke ich mal, kommt da auch wieder ein Nachfolger raus. Der wird wahrscheinlich im Frühjahr oder so rauskommen. Der wird dann wieder schneller und wesentlich besser und ganz toll und super sein. Und dann will ja das aktuelle Tab auch keiner mehr haben. Hat einen Vorteil, dann wird es nur noch besser. Stimmt. Da haben sie noch ein bisschen Zeit daran zu feilen. Und dann wird es wahrscheinlich eckige Ecken haben, damit es sich eindeutig unterscheidet. Dann schauen wir, was im nächsten Ende Januar, Anfang Februar Apple präsentiert. Eckige Kanten. Also ich habe heute in der Stadt nachgeschaut. Also das Galaxy Tab, das 10.1, kann man in der Schweiz kaufen. Ist käuflich zu erwerben. Swisscom zum Beispiel. Bei der Swisscom, ja genau. Also dort ist es zu kaufen. Da kann man auch noch andere Tablets kaufen. Aber das geht halt. Aber ich frage mich, wenn sie dann so penibel sind, müssten sie eigentlich Amazon auch verklagen, weil Amazon, das Gerät ist flach, hat runde und so, also schaut ja sehr ähnlich aus. Ist noch nicht draußen, kommt schon noch. Nee, ich meine den Kindle. Der Kindle schaut ja genauso aus, oder ist es einfach der Formfaktor, weil es in die Länge gezogen ist und Tastatur hat? Das hat eine, muss ich auch sagen, hat Tastatur und hat auf der Seite Knöpfe. Und zwar so, dass das Design zerschandet und nicht. Okay. Ist schon etwas anders, finde ich, das Kindle. Ich meine, das Schönste waren ja die Anpassungen von den Bildern, die in dieser Anklageschrift waren. Ne? Ja, Tim hat ja schon letztes Mal gesagt, dass so nach dem Motto, da hat jemand aus Versehen Word nicht richtig bedienen können. Das. Ja, es ist wirklich die Frage, ob das jetzt wirklich mit Absicht geschehen ist oder nicht, aber Ja, also die Bildschirmfotos, die drauf sind, oder der Desktop, der ist schon sehr, naja, sieht schon ein bisschen, naja, eindeutig hingedrückt aus. Ansonsten, wenn es jetzt um die Größe geht, denke ich mal, wenn du da eine Word-Datei hast, wirklich die zwei Bilder markieren, ach, sieht ja schicker aus, wenn man es gleich groß macht, bumm, und schon ist es passiert. Und da denkt dann keiner mehr drüber nach beim Einreichen. Ne? Man sollte ja hoffen, dass das bei der Gerichtsverhandlung auch mal die zwei Tablets nebeneinander gelegt worden sind. Ja. Ja, Moment, ich meine, das eine ist beim Einreichen von einem rechtlichen Dokument, ich meine, da stehen auch noch schmutzige Witze drin, das machen die Anwälte immer so, die gucken da nicht genau. Zweitens mal, es geht ja gerade drum, in der Hand halten. Das ist ein Stück Papier, das wird von jemandem angeguckt, der von der Sache keine Ahnung hat. Der sagt dann, aufgrund der Aktenlage sehen die gleich aus, einstweilige Verfügung, darf nicht verkauft werden. Mhm. Also da von einem Zufall auszugehen, halte ich so ein bisschen für gewagt. Und höchstwahrscheinlich wird es auch so aussehen, dass Apple dort ziemlich zahlt da, aber dass sie das Risiko in Kauf nehmen, um sich einen Konkurrenten von Hals zu halten. Denke ich auch, weil im Prinzip, wenn, dann hätten sie ja auch andere verklagen müssen. Also beispielsweise das Playbook ist zwar etwas kleiner, aber vom Design her ist es ja ähnlich. Aber ich denke einfach mal, Playbook, also Riem, verklagen sie einfach nicht, weil einfach dort die Masse nicht gekauft wird. Und bei einem Android-Tablet ist da wahrscheinlich dann mehr zu befürchten. Ja. Ja, und wenn du dir jetzt auch das HP Touchpad, also ich hatte das am Wochenende, hatten wir das auch neben dem iPad mal liegen. Das hebt sich eigentlich vom Äußeren überhaupt nicht ab. Das System, gut, das sieht man natürlich sofort, dass das anders gestaltet ist, also das WebOS, aber letztendlich das Geschmacksmuster, genau dieser Einspruch, den Apple da gebracht hat, der müsste normalerweise auf das Touchpad auch zutreffen, wobei das natürlich jetzt kein Konkurrent mehr wahrscheinlich ist. Ja. Dass ja HP direkt beerdigt hat. Genau. Aber weil du sagst, wegen gleich und so weiter, ich fand es nur damals witzig, wie der Kindle 2 rausgekommen ist, habe ich mir den frisch aus Amerika besorgt und bin dann im Zug unterwegs gewesen und habe mein erstes Buch gelesen und einer hat gemeint, boah, der hat ein iPad. Ja, also, ja. Selbst die Leute, also gut, das ist jetzt ein Fußvolk, konnten es einfach nicht unterscheiden, weil sie keinen Vergleich hatten damals. Und haben das als iPad qualifiziert. Fand ich schon witzig. Aber wenn man es jetzt mal genau nimmt, im Prinzip müsste diese Regel dann ja eigentlich für alle gelten. Das heißt, wenn du eine Waschmaschine baust, machst du ein Geschmacksmuster. Genau. Und wenn die Waschmaschine deines Konkurrenten so ähnlich aussieht, dann wird er verklagt. Wenn du einen Fernseher baust mit LCD-Bildschirm und der vom Konkurrenten so ähnlich aussieht, dann wird er verklagt. Das Gleiche mit Autos. Und ein Küchenbrett. Mhm. Reifen. Und die Funktionalität hat er mir auch geklaut. Steuer, Gaspedal, Bremse, alles gleich. Wo kommen wir denn rein? Ja, und das ist nämlich das Gefährliche, wenn da einmal so eine Lücke auf ist und dann geht das auf einmal wirklich in allen Bereichen so los. Und als kleine Firma hast du dann zum Beispiel gar nichts mehr zu lachen. Du hast keine Patente großartig. Und wirst dann von den Großen mit Patenten wahrscheinlich mit Patentklagen überhäuft und dann. Dazu sind Patente doch da, oder? Ach, echt? Ja. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen, ich bin jetzt da mal ganz böse, der Unterschied zwischen einem Patent und einem Geschmacksmuster? Patent ist dort noch genauer oder ist es ähnlich oder wie muss man das verstehen? Geschmacksmuster ist das Äußerliche, Patent ist das Technische. Mhm. Also wenn ich jetzt quasi ein Geschmacksmuster auf eine Webseite definiere. Dann, Es hat sich ja auch einer den Smiley patentieren lassen. Hat ein Patent dafür bekommen. Okay, aber wenn du jetzt ein Geschmacksmuster auf eine Webseitendesign machst, also da ja alle eigentlich irgendwie gleich haben, da steht ein Text drauf, da sind Buttons drauf, dann könntest du eigentlich Milliarden von Webseiten verklagen. Ja, du wirst der beliebteste Mensch der Welt werden damit. Ja. Ja, wir erinnern uns mal an das Applet-Tag in HTML. Das war ja auch so vollkommen absurd. An solche Da hatte irgendeine Firma in der USA hatte da ein Patent drauf. Also ist jetzt kein Geschmacksmuster, aber ein Patent wieder, dass man einen Tag im HTML einfügen kann, was dann irgendwas nachlädt. Ja, gab es natürlich entsprechende Klagen dann da drumherum. Deshalb gab es, glaube ich, warte mal, wie war das? Object gab es dann auch noch, ne? Mit dem man auch Applets einbinden konnte. Mhm. Aber wenn jetzt Apple wirklich so weitermacht, also könnte das schon drastische Auswirkungen haben, besonders wenn sie dann auch noch Recht bekommen und nach der zweiten oder dritten Instanz, wenn jetzt Samsung wieder zurückschießt und die sagen, nö, das Samsung geben sie ihnen nicht recht, dann haben die ja wirklich also da eine Macht und die anderen realisieren das und machen das vielleicht auch. Also finde ich schon extrem. Dann ist nur noch der Kampf. Ja. Aber das sorgt dann lediglich dafür, dass die Infrastruktur in dem Markt total kaputt gemacht wird. Ja. Ich meine, wenn du dir vorstellst, wenn IBM sich gleich so verhalten hätte, wie Apple jetzt, als der IBM-PC rausgekommen wäre, dann wären wir heute nicht, wo wir heute sind. Dann würden wir jetzt noch mit einem Host arbeiten, oder? Mhm. Weil IBM, das wäre noch geiler gewesen. IBM hat ja gesagt, ja, PC, naja, ist ein bisschen Spielzeug, so eine Konsole für unseren Host. Die wollten das gar nicht größer vermarkten. Die sind da ja eigentlich durch den Erfolg eher überrascht worden. Und den haben andere angekurbelt. Aber im Prinzip steuern wir ja trotzdem darauf hin. Also die Cloud oder egal, ob das jetzt eine iCloud ist, also eine Cloud Lite, die ist ja dann eigentlich auch nur ein System, wo dann von Tablet verwendet wird. Und dann hast du ja auch wieder ein Host-System, also ein dummes Terminal, also ein Tablet. Und dann der Rest ist in der Cloud. Also da hat ja IBM recht gehabt. Ja gut, ich meine, da hat auch Sun recht gehabt, die gesagt hat, das Netzwerk ist der Computer. Das war im letzten Jahrtausend. Gut, wobei dieses Cloud-Thema und von wegen, wir haben einen großen Server oder beziehungsweise jetzt die Wolke, die kommt ja alle 10 Jahre, kommt das ja mal wieder. Und dann wird es dann doch wieder nichts. Ich weiß nicht, erstmal abwarten. Ich glaube, dass das im Moment so ein Hype ist. Und wenn die ersten großen Firmen mal ihre Daten verloren haben, weil da in der Cloud irgendwas passiert ist, dann gehen die vielleicht auch wieder ans eigene Unternehmensnetzwerk zurück. Du meinst, es ist wie beim 3D, das seit den 50er Jahren oder so immer wieder kommt und immer wieder geht. Genau. Das ist wie Outsourcing und Insourcing. Geht eine Wellenbewegung. Ja. Aber die ersten Anzeichen sind ja eigentlich da. Wenn du jetzt diese Geschichte mit diesen Ultrabooks anschaut, also wo Intel behauptet, dass die Connectivity Standby in der nächsten Zeit dann drastisch erhöht wird auf so 10 Tage, das ist ja so, die sind ja die Vorboten für Cloud Computing im Extremfall, dass du einfach wirklich nur noch Windows 8, Metro-Oberfläche, Tablet, immer online bist, selbst wenn er schläft, ganz kurz 2 Sekunden später online bist und dann kannst du dort deine Excel-Sheets und so betreiben. Aber wer will das wirklich? Also ich muss an der Stelle mal sagen, ich war jetzt am Wochenende, war ich da unten mal im tiefsten Bayern da und die haben da Edge gehabt. und das aber auch nur, wenn du das Mobiltelefon in die richtige Richtung gehalten hast. Da konnten wirklich die Bytes quasi einzeln mit Handschlag begrüßen, die da über die Leitung kamen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass da die Cloud so viel Spaß macht. Also das war wirklich grauenhaft. Das glaube ich dir sofort. Also ich habe mal gelesen, dass, glaube ich, das best ausgebaute Funknetz der Welt, glaube ich, die Schweiz ist. Also Amerika hat ja so extrem viele Funklöcher. Klar, das Land ist halt etwas größer als die Schweiz. Und Deutschland ist da auch nicht viel besser, aber die Schweiz ist, was Hochgeschwindigkeits-Internet über Nahtel-Handys oder sowas angeht, führend. Und ich sag mal, da kann ich mir das schon relativ gut vorstellen, aber eben in anderen Ländern macht das keinen Sinn. Aber ich frage mal, wenn jetzt wirklich alle das pushen und sagen, jetzt kommt die Cloud, jetzt kommt Tablet und alle wollen das, meint ihr, dass dann die Telekom-Anbieter dann nachziehen, extrem schnell nachziehen und sagen einfach, wir warten mal die Situation ab? Kommt aufs Geschäftsmodell drauf an. Ich meine, solange du das so, das so machst wie die Telekom, so nach dem Motto, es gibt ein Paket, das ist eine 6-Megabit-Leitung und wenn wir das bei Ihnen nicht liefern können, dann gibt es kein anderes Paket. Sie müssen 6 zahlen, kriegen 3. Und nichts passiert und keiner sagt, Jungs, haben die jetzt irgendwo einen Anreiz dafür, ihr Netz auszubauen? Also das haben sie ja damals, also da muss ich sagen, Hut ab vor Apple. Apple hat ja da im Prinzip relativ stark durch das iPhone die ganze Mobile-Computing-Geschichte extrem gepusht. Also die haben ja gesagt, wenn ihr ein iPhone kauft, dann muss dort eine Datenflat dabei sein von 250 MB oder 500 MB. Das gab es ja früher gar nicht. Also da hattest du ja dich für jedes Megabyte dumm und dämlich gezahlt. Und da muss ich sagen, hat Apple wirklich das Ganze gepusht. Aber wahrscheinlich auch so, weil sie sagen, das ist ihre Zukunft oder das wird ihre Zukunft. Und damit den Telekom-Anbietern quasi gesagt, ihr müsst jetzt da nachziehen, sonst kriegt ihr das Gerät nicht. Sonst bekommt ihr das Gerät nicht, ja. Moment, du hast gerade gesagt, eine Flatrate mit 250 Mega. Ja, Für 23 Euro im Monat umsonst telefonieren. Nee, also wenn du es vergleichst mit früher, also früher war es so, ich kenne mich jetzt so vor 10 Jahren, die BlackBerry-Zeiten, da hast du eine Datenflat, also Flat, also eine Datenpackage gekriegt von 5 Megabyte und hast da gezahlt 100 Franken oder 100 Euro oder sowas. Das war damals State of the Art. Und heutzutage kriegst du 1 Gigabyte nachgeschmissen und es kostet, weiß nicht, 40 Euro oder sowas. Ich weiß nicht genau, was da die Preise sind, aber es ist kein Verhältnis mehr der Dinge. Ist extrem geschrumpft, ja. Das Verhältnis ist ganz einfach, die Firmen wollen das Gleiche verdienen. Oder? Ich meine, sind die Kommunikationskosten irgendwo gestiegen oder gesunken, wenn die Datenmengen größer werden, dann hast du dasselbe Abo, aber du hast einen größeren Rahmen, oder? Es kommt, ich denke mal, du hast schon recht, es kommt aber auf die Masse drauf an. Wenn früher, sage ich jetzt mal, da 2 Leute mit ihren Blackberries unterwegs waren, dann hat der Telekom-Anbieter gesagt, ja, hustet mich jetzt gar nichts, aber wenn jetzt da Tausende von Leuten mit ihren iPhones und mit 3G unterwegs sind und alle sagen, es ist so langsam, dann muss da was passieren. Ja, also ich meine, ich brauche unterwegs ein Definition-Video in 3D, ja. Und ohne das kann ich nicht überleben. Aha, du outest dich. Ja, ja. Dann hat dein Mobiltelefon ein Blu-ray-Laufwerk. Ich wollte gerade sagen, auf dem 3- oder 4-Zoll-Handy-Display HD. Ja. Also ich weiß nicht, ich habe da immer noch eine Daten-Flatrate, wenn ich das mal so nennen darf. Also ich habe dort einen Plan, da gebe ich der Swisscom, gebe ich 10 Franken und darf, glaube ich, 50 MB Traffic haben. Da bin ich noch nie ansatzweise rangekommen. Reicht ja normalerweise. Also wenn ich jetzt meine Mails unterwegs mit meinem BlackBerry bearbeite und so weiter, also ich habe jetzt neuerdings seit 1. September 250 MB, da gab es eine Erhöhung bei der Swisscom, aber ich brauche im Durchschnitt 20 bis 40 MB, wenn ich wirklich mal extrem viel unterwegs bin. Aber die anderen, wenn du die Leute beobachtest im Zug, ich habe da was ganz Tolles in YouTube gesehen und guck dir das mal an und dann passieren eben die Datenmengen. Ja, aber ich meine, dein Abo ist nicht günstiger geworden, es hat lediglich mehr Kapazität. Ja. Da geht doch der Trend hin. Und ich meine, im Prinzip ist es so, wenn man es jetzt mit einer Bäckerei vergleichen würde, 10 Kilo Brot, wir geben ihnen so viel, wie wir gerade haben. Mhm. So läuft's doch, ne? Ich meine, wenn du so eine Datenleitung hast, wird gesagt, ja, maximal geben wir ihnen so viel und dir wird eigentlich immer mehr verkauft, als du eigentlich brauchst. Oder es wird so gemacht, dass du das Doppelte zahlen musst, aber nur die Hälfte kriegst. Ne? Okay. Ist doch alles irgendwo ein bisschen komisch. Marketing, also klar, die wollen ja auch verdienen, das ist schon klar, das ist logisch. Aber früher gab es eben dieses Killer, die Killer-Argumentation, mobiles Internet hat doch keinen Menschen früher interessiert. Ah, doch. Doch. Ja. Nicht die Masse, nicht die, also heutzutage, da ist doch jeder mit seinen, egal ob das iPhone, Android oder sowas ist, mit, keine Ahnung, WhatsApp oder was es da alles Schönes gibt, unterwegs und die Leute chatten da fleißig hin und her und früher hast halt SMS geschrieben. Also da ist schon ein deutlicher Sinneswandel durchgeführt oder hat sich da gebildet oder sehe ich das nur so? Ich weiß nicht. Wie nee, immer online mit Facebook und Foursquare und allem möglichen Twitter. Das brauchst du heute. Na gut, vielleicht bin ich da auch ein bisschen komisch. Also wenn eine Firma da mit ihrem Marketinggedöns wirklich über die Stränge schlägt, ich habe letztens einer Firma wieder gesagt, so Jungs, okay, das war's. Mit mir nicht mehr. Könnt ihr euch sonst wo hinschieben? Da war es auch so, dass die wunderbare Marketing-Tricks gemacht haben. Kaufen Sie hier ein Paket, Sie kriegen einen 50-Euro-Gutschein dazu, damit Sie aus dieser Produktlinie noch was dazu kaufen können. Und das nächste Paket war dann, ja, wir haben das normale Paket, da haben wir immer nur reingemacht, was keinen interessiert. Und dann haben wir das große Paket, da ist alles drin. Jetzt hast du noch so einen 50-Euro-Gutschein. Und der wurde dir dann im Prinzip gerade mal wertlos gemacht, weil es bei dem Gutschein eh nur darum geht, geben Sie uns doch noch ein bisschen Geld und kaufen was, was hinterher eh im Paket drin ist. Das ist die Strategie dort gewesen. Und mit dem Argument, gucken Sie mal, Sie haben das Produkt dann ein halbes Jahr vorher. Das muss Ihnen doch 100 Euro wert sein. Ne? Und bei Kundenbefragungen, die gemacht haben, habe ich ihnen knallhart reingeschrieben, also hier passt mir nicht. Und als sie mich dann also auch noch um 50 Euro beschissen haben, es tut mir in der Seele weh, weil das Paket ist eigentlich ein gutes Angebot, aber den Hickhack mache ich nicht mehr mit. Fertig, aus, Schluss. Dein gutes Recht. Also ich denke mal, du hast als Kunde, wenn man das jetzt das Klammer auf mal so schön sagt, relativ starke Möglichkeiten. Also ich habe jetzt zum Beispiel gesehen, diese Nespresso-Kampagne da, diese Hetz-Kampagne gegen Nespresso, was momentan bei Facebook und so weiter losgeht, dass eben Nespresso nicht Fair Trade Kaffee ist und da haben sich tausende von Leuten beschwert. Also ich denke mal, heutzutage kann als Kunde kannst du wirklich was lostreten, was bewirken und früher in Zeiten von nicht Facebook, Twitter und was es alles gab, da hast du als Kunde eigentlich gar keine Chancen gehabt. Es ist doch so, dass die breite Masse dort überhaupt kein Interesse dran hat. Als damals Windows XP mit seiner Online-Aktivierung gekommen ist, habe ich das einfach mal ignoriert. Und alle anderen haben gesagt, ach, das wird doch nicht so schlimm. Ja, was haben wir jetzt? Ich meine, wenn du ein Produkt kaufst, hast du es gekauft? Wenn der Aktivierungsserver nicht läuft oder sonst irgendwas ist, naja, müssen sie halt warten. Ja, also wie häufig habe ich das schon gehabt? Produkt gekauft, wann installiert man es? Irgendwann am Wochenende. Aktivierungsserver hat irgendwie einen Schluck auf. Naja, muss man halt bis Montag warten. Das war schon immer so. Eben, das ist nicht gut, aber eben der Unterschied ist, ich behaupte jetzt mal, ich bin das nicht pro oder contra Facebook, aber ich behaupte mal, wenn zu XP-Zeiten damals es Facebook schon gegeben hätte und die breite Masse es benutzt hätte, dann hätte Microsoft dies mit der Autorisierung oder mit diesen Aktivierungen relativ stark sofort quasi weggenommen. Könnte ich mir jetzt vorstellen. Also aktuell sind es ja ganz große, so lustige, wie du vorher gesagt hast, mit dem mit dem Nespresso-Teil, ging ja auch vor kurzem mit Mammut so. Und jetzt in den letzten zwei, drei Tagen ganz aktuell mit dem Social-Media-Event da in der Innerschweiz irgendwo. Ja, genau. Die einfach Bilder von Referenten reingepostet haben, die nicht mal angefragt wurden oder anscheinend noch nicht angefragt wurden. Und da ist schon, da sehe ich das Potenzial von den ganzen Social Media Networks, dass sich wirklich der Einzelne, der früher nichts machen konnte, jetzt stark machen kann. Und wenn er einen guten Namen hat, dann wird das Zeugs auch twittermäßig retweetet oder bei Facebook geteilt und bei Google Plus auch. Und da kann das sehr schnell sehr, sehr große Wellen schlagen. Wie mit dem, was war das? Das Erdbeben, das irgendwie in Amerika losging, und die Tweets haben sich schneller als das Erdbeben quer durchs Land verbreitet. Da gibt es ja schon ganze Warnsysteme, die auf Twitter und so weiter basieren, die sehen, wo was passiert und dann gleich Alarm schlagen. Aber ich würde mal sagen, das ist eine Frage der Zeit, bis das einfach unterbunden wird. Meinst du? Also, dass du gar keine... Ja, dass die großen Firmen sich das nicht gefallen lassen, weil ich meine, da machst du ein-, zweimal eine Klage. Wenn du was Böses über meine Firma sagst, dann kriegst du hier eine Unterlassungsklage und üble Nachrede und sowieso, hier hast du dich nicht richtig ausgedrückt. Das wird relativ schnell gehen. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das lange anwährt. Aber meistens ist doch, oder hat man dann noch diesen Barbara Streisand-Effekt, dass es dann erst richtig losgeht. Ja. Hat das nicht, jetzt habe ich das nicht irgendwie im Radio mitbekommen, dass irgendwelche Leute verklagt wurden, weil sie was über eine Firma in Facebook geschrieben haben? Kann durchaus sein. Also ich hatte auch mal gehört, dass jemand entlassen worden ist, weil er in Twitter irgendwas über die Firma geschrieben hatte. Die Chefin ist ein Pünktchen, Pünktchen. Und dann hat die Chefin zurückgeschrieben, komm mal ins Büro. Es ist natürlich dümmer. Okay. Oder gesagt, ich habe Kopfschmerzen, liege zu Hause, und dann irgendwelche Ausgangstweets versenden. Das ist wieder Dummheit der Menschen, Entschuldigung. Richtig, genau, ja. Also, ja, aber da habe ich kein Erbarmen. Die Welt ist dort eigentlich, wenn man so sieht, eigentlich immer mehr connected, vernetzt, verwurstelt, verfacebookt, vertwittert, und die Frage ist, wo geht's denn da weiter? Es wird ja eigentlich immer schneller, hektischer, schlimmer, oder ist das alles so gewollt? Die Frage ist, ob das auch immer so bleibt. Es kann ja durchaus sein, dass das sich mal wieder zurückentwickelt, dass es eben weniger genutzt wird, weil es eben so hektisch und immer mehr wird. Weil jetzt hat Twitter hat jetzt, glaube ich, die 100-Millionen-Grenze überschritten vor kurzem. Also da geht jetzt langsam auch was. Also Twitter war ja eh schon bekannt, aber nicht so stark benutzt worden wie Facebook. Aber sie holen da jetzt langsam, also in etwas größeren Schritten auf. Und ich denke mal, irgendwann mal hast du eben auch, wie am Anfang gesagt, diese Multitouch-Müdigkeit. Irgendwann hast du einfach gar keine Lust mehr, so nach dem Motto, ich habe keine Lust, heute was zu schreiben in Twitter oder Facebook, oder ich will gar nicht dieses Tablet benutzen. Irgendwann sagen die Leute, jetzt habe ich mal richtig Lust auf so ein richtig altes Oldschool-Paperback-Buch und lese das jetzt mal. Meint ihr nicht, dass das irgendwann mal kommt? Ist halt ein bisschen die Frage, wo die Firmen hingehen, Google, Facebook und Twitter. Wie sie mit den Daten umgehen. Wenn sie böse damit umgehen, dann geht es ziemlich schnell in diese Richtung. Wenn sie gut damit umgehen und nicht unbedingt zu viel Unfug treiben, dann könnte sich das noch länger so weiterentwickeln. Weil es natürlich auch für den Staat und für alle Kontrollorgane, wenn man da in Richtung Verschwörungstheorien gehen möchte, ist das natürlich genial. Die können immer und überall alles mitbekommen. Die können quasi ja sehen, wo du bist und so weiter. Die können das sicherlich auch irgendwie anzapfen und nutzen. Also ich sehe auch schon, dass das irgendwie, es gibt Tage oder auch teilweise eine Woche, wo ich einfach sage, ich habe einfach überhaupt keine Lust, irgendwas in Twitter zu schreiben. Es lenkt so stark ab. Ich habe eigentlich ganz andere Themen zu bearbeiten, als dass ich jetzt Twittern schreibe. Aber dann heißt es irgendwie, es heißt ja nicht, aber man merkt irgendwie, dass man irgendwie hinten dran ist, keine Informationen sich besorgt hat. Und es gibt einem ein schlechtes Gefühl, und ich finde eigentlich für sowas schon relativ schlecht, dass man einfach so abhängig, also wenn man das als abhängig bezeichnen darf, von solchen Systemen wird, und eigentlich finde ich das gar nicht gut. Ja, da war auch so mein erster Gedanke bei dem ersten Teil des Satzes, ja, ist halt eine Sucht wie jeder andere auch. Mhm. Ja. Ja, also ist es, wie holt ihr euch so eure Informationen? Also so die neuen Informationen, wie jetzt zum Beispiel das HTC sein Betriebssystem da von anderen Leuten einkaufen will. Wie holt ihr dich? Das über Twitter, Facebook, normale Webseiten, Mundpropaganda oder wie kriegt ihr solche Informationen? Genau, alles das. Genau. Ja. Also der Arbeitskollege der Mutter, der Großmutter hat behauptet, dass... Nee, aber es ist tatsächlich so. Ich habe RSS-Feeds, ich habe Twitter, ich habe Arbeitskollegen, die haben auch immer mal was Neues. Freunde, Bekannte sagen, hey, guck mal, da und da gibt's was Neues. Ja, und da kommt man natürlich dann entsprechend, gerade wenn die Interessensgebiete ähnlich sind, schnell an solche Informationen ran. Also wie HTC also, beispielsweise? Also ich habe da ein Team von mindestens 50 Fachleuten, die sich die ganzen Informationen über wahrscheinlich Twitter und so weiter reinziehen und das mir alle 2 Wochen vorbeischicken. Ah, spannend. Okay. Mhm. Cool. Nennt sich CT. Mhm. Also Papier? Und ich bin meistens hoffnungslos hinten dran. Du hast noch das Papier CT? Jo. Ja, gut. Weil ich ja immer nicht so kriegen konnte, mir ein iPad, ein Kindle oder sonst noch so ein mobiles Teil, was zum Lesen tauglich wäre, zu besorgen. Ja, hat aber einen riesen Vorteil. Da merkst du nicht so stark, wie du hinten nach bist. Oh, bei mir gab es früher immer den riesen Stapel mit den Heften. Der ist, ja, ja. Das ist einfach irgendwo digital. Sprich da mal mit meiner Frau drum. Wahrscheinlich würde sie mir sofort, sie würde sofort in den Laden gehen und so ein Ding kaufen und sagen, so, also hier heftig. Aber Papier hält ja warm, ne? Naja, und muss dann zum Recycling gebracht werden, ja. Hast du einen offenen Kamin oder so? Nee, wenn ich den hätte, also ich habe da schon mal ernsthaft drüber nachgedacht, so nach dem Motto, irgendwie müsste man doch mal so Heizkosten, Verbrennung und dann macht man bei ein paar Preisausschreiben mit. Und meldet sich bei ein paar Firmen an und die schicken einem dann das Brennmaterial frei Haus in den Briefkasten. Aber du bist da relativ gut. Also wir haben alle 2 Wochen Papierentsorgung bei uns vorm Haus und was da sich ansammelt, nur von uns, also in der Familie, was wir gratis an Papier kriegen, ist enorm. Also wenn du da solche, wie sagt man das so, es gibt ja Holzbriketts und es gibt, glaube ich, auch so Panels oder sowas, die sind, glaube ich, auch aus Papier teilweise. Also ich denke mal, da kriegst du gratis die Energie nach Hause geschickt. Mhm. Ja, da gibt es ja durchaus auch Pressen, die du kaufen kannst. Mhm. Ja, also ich habe mir da auch schon mal Gedanken drüber gemacht von wegen Pressen. Im Prinzip unter dem Parkplatz des Autos dort irgendwas installieren, Zup rein, man fährt immer mit dem Auto mal drauf, mal runter. Da hat man das entsprechende Gewicht, wenn das ausreichen würde, also bei meiner alten Schüssel mit fast 2 Tonnen reicht das garantiert, hätte man da schon mal keine Energie mit drin, wäre durchaus was. Könnte auch was Gutes gegen Papierspam sein. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Den Kleber bitte keine Werbung wieder abkratzen. Hält sich da irgendjemand dran? Selten. Ja, da liegt dann trotzdem noch genug Zeug im Briefkasten, ja, ja. Also ist ja eigentlich dann so ein Tablet eigentlich gar nicht so umweltfreundlich. Na, bei Apple sowieso nicht, mit einer Lebensdauer von ungefähr einem Jahr. Also wenn du das Tablet presst und in den Kamin schmeißt, auf gar keinen Fall. Wollte ich auch sagen, wenn du das verbrennst, überhaupt nicht, ja. Okay, also dann sind eigentlich die alten Rohstoffe und die alten Verwertungszentren und Wege eigentlich doch die besseren gewesen. Also vielleicht hat dann CT eine neue Marktlücke und tut dann automatisch Postkarten mit den neuesten Informationen verschicken. Dann kriegst du keine Heftchen mehr, sondern Postkarten. Also so als Light Edition, das wäre doch mal was. Ich habe noch was von wegen Haltbarkeitsdauer von Apple. Die ist noch gut. Wenn du bedenkst, bei Apple kaufst du einmal im Jahr ein neues Gerät. Hast du ein Android, musst du alle 2-3 Monate wieder ein neues kaufen, weil wieder das überdrüber super duper neueste Gerät rauskommt, das irgendwie 7-mal schneller und 5-mal besser ist und so weiter. Da bist du mit einem Jahr, bin ich da sehr glücklich. Also meine Frau ist ja auch ein ziemlicher Apple-Fan. Aber wenn die einen Apfel mehr als einen Monat rumliegen lässt, dann ist der Molch. Also man könnte natürlich auch sagen, Ice Cream Sandwich ist vom Release-Zeit schlecht gewählt. Kurz nach iOS meinst du? Also iOS 5? Nee, die Sommerzeit ist doch jetzt vorbei, oder? Ja, dann hält's Eis länger. Dann hält's, wenn es schmilzt, nicht weg. Genau. Ach so.